Elias, was hast du jetzt vor? Ich werde jetzt diesen Tequila verspeisen. Und warum? Ich schnell einfach so, weil ich Lust drauf habe. Ja. Schlauchboot wieder befüllt. Echter und das ist Doppelkorn 0,35, 38%. Gerade frisch gekauft im Rewe Lehm. Dann meinen wir das natürlich wieder extra. Tell.